»Bitte um Verzeihung, Herr, da hätten Sie sehr Unrecht«, sprach Silver. »Sie würden Ihr kostbares Leben verlieren, und darauf können Sie Gift nehmen. Ich stehe jetzt mit Herz und Hand auf Ihrer Seite, und ich möchte nicht gern, dass unsere Partei geschwächt würde, ganz abgesehen davon, dass ich doch weiß, was ich Ihnen zu verdanken habe. Aber diese Menschen da unten, die können ja gar nicht ihr Wort halten. Nein, sie könnten's nicht, selbst angenommen, sie möchten es. Und was noch mehr ist, sie könnten gar nicht glauben, dass sie es könnten.« »Nein«, sagte der Doktor, »ihr seid der Mann, der sein Wort hält, das wissen wir.« Nun, das war so ziemlich das Letzte, was wir von den drei Piraten hörten. Nur einmal fiel in weiter Entfernung von uns ein Flintenschuss. Wir nahmen an, dass sie auf der Jagd waren. Es wurde eine Beratung abgehalten und dann beschlossen, dass wir sie auf der Insel zurücklassen müssten. Zum größten Vergnügen Ben Gunns, wie ich sagen muss, und mit der ausdrücklichen Zustimmung Grace. Wir hinterließen ihnen einen guten Vorrat Pulver und Blei, den Hauptteil des eingepökelten Ziegenfleisches, einige Arzneien und ein paar andere Notwendigkeiten, Werkzeuge, Kleider, ein Segel, das wir entbehren konnten, ein paar Klafter Tau und, auf den besonderen Wunsch des Doktors, ein hübsches Geschenk an Tabak. Dies war ungefähr das Letzte, was wir auf der Insel taten. Wir hatten inzwischen den Schatz verstaut und genug Wasser, sowie für den Notfall den Rest des Ziegenfleisches an Bord genommen. Und eines schönen Morgens lichteten wir den Anker, wozu unsere vereinigten Kräfte kaum ausreichten, und segelten aus der Nordbucht heraus. Vom Hauptmast wehte dieselbe Flagge, die der Kapitän auf dem Blockhaus aufgezogen hatte und unter der wir gekämpft hatten. Die drei Rebellen müssen uns schärfer beobachtet haben, als wir geglaubt hatten. Hiervon sollten wir bald einen Beweis erhalten. Denn als wir durch den engen Sund fuhren, mussten wir uns der Südspitze nähern. Und da sahen wir sie, alle drei, mit flehend ausgestreckten Armen auf einer sandigen Landzunge knien. Ich glaube, es ging uns allen sehr zu Herzen, sie in so erbärmlichem Zustande zurückzulassen. Aber wir konnten es auf eine neue Meuterei nicht ankommen lassen. Und sie in Ketten nach Hause zu bringen und sie dem Galgen zu überliefern, das wäre eine grausame Güte gewesen. Der Doktor rief ihnen zu, wo sie die Vorräte finden konnten, die wir für sie zurückgelassen hätten. Aber sie riefen uns trotzdem bei unseren Namen an und flehten, wir sollten um Gottes Willen barmherzig sein und sie nicht an einem solchen Ort umkommen lassen. Als sie sahen, dass das Schiff weiter segelte und bald außer Rufweite kommen musste, sprang einer von ihnen, ich weiß nicht, wer es war, mit einem heiseren Ausruf auf, legte die Muskete an und feuerte. Die Kugel pfiff über Silvers Kopf hinweg und machte ein Loch in das Hauptsegel. Da gingen wir alle hinter der Schanzverkleidung in Deckung, und als ich wieder hervorsah, waren sie von der Landzunge verschwunden, und die Landzunge selbst verschwand bereits in der Ferne. Dies war für uns das Ende der Piraten, und bevor es Mittag wurde, war zu meiner unaussprechlichen Freude der höchste Berggipfel der Schatzinsel hinter dem blauen Horizont des Meeres versunken. Wir waren so knapp an Mannschaft, dass jeder an Bord mit Hand anlegen musste. Nur der Kapitän lag auf einer Matratze im Stern und gab seine Befehle aus, denn obgleich er sich schon sehr erholt hatte, bedurfte er doch noch der Ruhe. Wir segelten nach dem nächsten Hafen von Spanisch-Amerika, denn wir konnten es nicht wagen, ohne frische Mannschaft nach der Heimat zu fahren. Widrige Winde und ein paar Stürme ermüdeten uns so, dass wir ganz erschöpft waren, als wir den Hafen erreichten. Die Sonne ging gerade unter, als wir in einem wunderschönen, von Bergen umschlossenen Golf unseren Anker auswarfen. Wir waren sofort von Hafenbooten voll Negern umringt, mexikanischen Indianern und Mulatten, die Obst und Gemüse zum Verkauf brachten und uns anboten, für kleine Geldstücke zu tauchen.